sonniger Montag, Freude im Alltag, nicht nur Sonntagmorgens, weiß ich mich von Gott geliebt. Gibt es Enttäuschung? In meiner Arbeit bin ich doch geborgen, denn er ist da an jedem Tag. Es tut so gut, sein Wort zu lesen, denn oft zeigt es einen Ausweg aus Problemen. Sonniger Montag, Sehnsucht zu lachen, warum sind wir nicht ehrlich, zuzugeben, was uns fehlt? Kindliches Staunen, Mut zu Gefühlen, Freiheit, das zu zeigen, was längst schon einen Ausdruck sucht. Was Gott mir sagt, macht meinen Tag froh, und was ich bin, ist nur sein vielfältiges Echo, vielfältiges Echo. Sonniger Montag, fröhlicher Anfang, könnten wir nur sehen, was er mit jedem Tag uns schenkt. Sonniger Montag, Freude im Alltag, nicht nur Sonntagmorgens, weiß ich mich von Gott geliebt. Gibt es Enttäuschung? In meiner Arbeit bin ich doch geborgen, denn er ist da an jedem Tag, er ist da an jedem Tag.